Eine anonyme Handschriftenprobe Karl Mays von einem Indiskreten dem Münchner Psychologen Klages überreicht, soll diese Analyse ergeben haben. Schreiber ist halb Gelehrter, Forscher und halb Künstler. Er ist halb Kritiker und halb Lyriker. Halb ein kühler Beobachter und halb ein Mensch, der in weiblicher Parteilichkeit sich ganz überwiegend vom Gefühl leiten lässt. Dieses unmittelbare Eingreifen des Gefühls in jede Urteilstat gibt seiner Denkungsart etwas lebendig Vibrierendes und Interessantes, gibt seiner Anschauungsweise eine Eigenart und Ursprünglichkeit, die überzeugend wirkt und gerade bei einem älteren Manne in Erstaunen setzen muss. Als lyrischen Dichter müssen wir uns Herrn May verbitten, hatte allerdings Oberwidersacher Herr Downs in der Kölnischen Volkszeitung notiert und war dabei konform mit Karl Mays einem Verleger gegangen, welcher in der Publikation von dergleichen Trivialitäten zu Recht Unheil witterte. Doch es half alles nichts. May hatte sich auf seiner Orientfahrt von 1899 in palästinensischer Mondnachtromantik ans Verfertigen von Gedichten gemacht, wie es ein Spötter treffend bezeichnete. Der überwältigende Teil ist jedenfalls so grausam platt, dass man May dabei recht von Herzen graben werden könnte. Arno Schmidt stellte es schaudernd fest und war doch so gerecht, auch ein gutes Haar am Fasser der gereimten Himmelsgedanken zu lassen, der irgendwann einmal in Klopstock geblättert haben müsste. Ich bin so müd, so herbstesschwer und möchte am liebsten scheiden gehen. Die Blätter fallen ringsumher. Wie lange, Herr, soll ich noch stehen? Ich bin nur ein bescheiden Gras, doch eine Ehre trag auch ich. Und ob die Sonne mich vergaß, ich wuchs in Dankbarkeit für dich. Ich bin so müd, so herbstesschwer und möchte am liebsten scheiden gehen. Doch brauche ich der Reife mehr, so lass mich, Herr, noch länger stehen. Ich will, wenn sich der Schnitter naht und sammelt Menschengarben ein, nicht unreif zu der Weitersaat für dich und deinen Himmel sein. Das wahrnimmt man es als den Ausdruck einer unbekümmert gefühlsseligen Epoche durchaus des Nachdenkens wert und wurde sogleich vom Autor selbst auch interpretiert. Was für einen Ort verstehe ich unter diesem Himmel? Es führen drei Wege hinauf: Wissenschaft, Kunst, Religion. Wissenschaft bringt Erkenntnis, die Kunst Offenbarung, Religion bringt Erlösung. Die Kunst söhnt Wissenschaft und Religion miteinander aus. Sie weist nach, dass alle drei Wege endlich doch vereint nach demselben Ziele streben. Ist es weiter verwunderlich, dass Karl May, der Sinnierer, auch noch einen vierten Pfad, nämlich den direkten Draht nach drüben, ausprobieren wollte? Die spiritistischen Sitzungen, zu denen er seine attraktive Radebeuler Villa Shatterhand einlud, waren die Etüden für den 1898 herauskommenden Band Am Jenseits. Ein Werk, das aufhorchen ließ. Ich stand vor Gericht und war zugleich Ankläger und Richter. Es wurde jeder meiner Gedanken in mir laut. Über einige durfte ich mich freuen. Die unendliche Zahl der anderen machte mich erzittern. Es zeigte sich, dass jeder Ton, der über meine Zunge gegangen war, von ewiger Dauer sei. Der irdische Klang ist nur die Wirkung der Luftbewegung. Ist sie vorüber, so ist er nicht mehr vorhanden. Aber der seelische Teil des Menschen, der in diesen Ton gekleidet wurde, um zu wirken, der ist unvergänglich und bleibt ihm angehörig für die Ewigkeit. Was alles hatte ich da gesprochen? Die entsetzliche Erkenntnis, dass auch nicht eine Silbe vernichtet sei, hätte mich zum glühenden Wunsch der Selbstvernichtung bringen können, wenn es überhaupt Vernichtung gäbe. Gegen die brausende Sinnflut all dieser wiedererklingenden Worte gibt es keine andere Hilfe als den sie übertönenden Schrei um Gnade. Und so wachten auch alle meine Taten auf. Es war keine von ihnen verschwunden, denn sie waren Teile meines Lebens. Ich bestand aus ihnen, sie bildeten mein seelisches Gerippe. Jeder Tropfen meines Blutes war eine Tat oder eine Folgerung meiner Taten. Ich konnte jede von ihnen in mir nach ihrem Wert oder Unwert empfinden. Und da war ich so voller Aussatz und voller Schweren, dass ich, der ich doch berufen war, ein Ebenbild Gottes zu sein, in fürchterlicher Angst mir sagen musste, es wäre besser für mich gewesen, nicht gelebt zu haben. So sprach die Waage. Sie musste so sprechen, weil meine Seele zwar ein Dasein, aber kein Leben gelebt hatte. Das einzige Licht der Seele ist die Liebe. Die einzige Nahrung der Seele ist die Liebe. Die einzige Luft, die sie zu atmen vermag, ist die Liebe. Mein Dasein aber hatte nur mir gegolten. Ich war Liebe leer gewesen und hatte also nicht gelebt. Ich brach zusammen und stöhnte in meiner Angst und Not. Oh, könnte ich noch einmal zurück? Wie wollte ich lieben und leben? Und kaum hatte ich das gesagt, so wurde es Licht um mich her. Eine helle Gestalt stand neben mir. Sie fasste mich an der Hand und gab mir den himmlischen Trost, dein Gebet sei erhört, denn der letzte Tag deines Erdenlebens ist Liebe gewesen. Liebe selbst für den Feind. Lebe sie weiter, diese Liebe, damit, wenn du wieder hier erscheinst, die Waage dann anders spreche, als sie jetzt gesprochen hat.